Ja, es ist schon erstaunlich, wie viel Diskussion eine Predigt aufwerfen kann. Und ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat. Ende Januar hat der Olaf Latzel, das ist ein Pastor in Bremen, eine Predigt gehalten. Ja, über das, was er glaubt, und hat das vertreten. Und das ist ganz schön durch die Medien gegangen. Und ich habe nichts gesehen, was jetzt falsch wäre, der Bibel nach zu urteilen, aber ich weiß nicht, über den Ton möchte ich mich jetzt hier an der Stelle gar nicht äußern. Vielleicht sieht der eine oder andere das anders. Aber der Mann hat davon gesprochen, von dem, was er glaubt. Und ich denke, das ist wichtig, dass du weißt, was du glaubst und das vertreten kannst. Und das auch erklären kannst. Und ich glaube, dass uns der Vater gerade auch als Gemeinde in so eine Richtung führt. Ich habe so den Eindruck. Da schaue ich mir die letzten Predigten an und da redet der Volker Bissel von lebendiger Hoffnung in schwierigen Zeiten. Ja, es sind schwierige Zeiten. Und dann kommt Bernd Groth und predigt: alle Sorge werfet auf ihn. Und letzte Woche der Rudi Tetzlaff, der davon gesprochen hat, dass wir Gott unser Vertrauen geben sollen, ja, und unsere Lust am Herrn haben sollen. Und ich kann euch nur empfehlen, die letzten beiden Predigten besonders, ja, nicht nur einmal, sondern mehrfach noch anzuhören. Ihr wisst, wir nehmen die auf, ihr könnt die im Internet kostenlos runterladen oder ihr sagt dem Hans-Jürgen Bescheid. Und nehmt ihr als CD mit. Wir können das gar nicht alles während des Gottesdienstes aufnehmen. Ich habe mir das mehrfach angehört und habe gedacht, boah, der Bernd, der hat eine halbe Stunde oder 28 Minuten gepredigt. Was da alles drin war. Wir kriegen immer nur so einen Bruchteil mit. Das lohnt sich wirklich, das immer und immer wieder anzuhören und uns das ins Gedächtnis zu rufen. Wisst ihr, die Menschen, die wissen das. Werbung kommt immer und immer wieder. Ja? Wir wissen genau, was Freude am Fahren bedeutet oder Vorsprung durch Technik. Ja? Oder wenn es heißt, ich liebe es, dann ist da gerade wahrscheinlich nicht die Rede von Jesus, der uns liebt und dass ich so begeistert darüber bin. Hört euch das an. Ich möchte auf diese beiden Gottesdienste so ein bisschen eingehen, das Thema ein bisschen fortführen, ein bisschen in die Tiefe gehen vielleicht. Und Bernd hatte ja erklärt, was die Bibel zum Thema Sorgen sagt. Und da kommt ja ganz deutlich heraus, du sollst nicht sorgen. Du sollst dich nicht zersorgen. Er hat ja auch gesagt, dass Sorgen dazugehören und dass Arbeit vor allen Dingen dazugehört, dass es nicht heißt, wir liegen jetzt faul auf unserer faulen Haut. Weil der heutige Tag hat seine Last. Dort, wo du auch hingestellt bist auf der Arbeit, da musst du nachdenken, da musst du dann, ja, das, was dir Gott geschenkt hat, wirklich bemühen, die Gaben, die du hast, auch ja vernünftig zu denken. Aber du sollst nicht so weit in die Zukunft dich zersorgen und versuchen, aus eigener Kraft das zu regeln. Ich weiß auch nicht und mag auch gar nicht nachfragen. Ich weiß, dass viele einen Sorgenabgebevertrag mitgenommen haben. Ich weiß nicht, wer den unterschrieben hat. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Das ist eine gute Sache. Das hilft. Das sind ja Hilfsmittel. Heute möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was passiert da in uns, wenn wir uns sorgen. Und ja, vielleicht, was wir dagegen tun können und wie wir in einen Lebensstil kommen, ja, um uns nicht zu sorgen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich mag zuvor noch beten mit uns. Ja, Vater, und wir sind hierher gekommen, um dein Wort zu hören, und du sollst in unser Leben hineinsprechen. Und ja, ich bitte dich jetzt, nimm du mich dazu in die Hand. Ja, lass für jeden das Richtige dabei sein und ja, rühre du die Herzen an. Ich danke dir dafür. Amen. Ist das Wasser für mich? Ich weiß nicht, wer es da hingestellt hat, aber danke. Ich mag uns einfach nochmal das Wort vorlesen, was Bernd zum Gottesdienst genutzt hat. Steht in Matthäus 6, Verse 19 und folgende. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten oder noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und jetzt kommt hier eine Warnung über das, was wir in uns hineinlassen. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in die Dunkelheit. Wenn du schon das, was du für Licht hältst, in dir, wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird es dann erst die Dunkelheit sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. In anderen Übersetzungen steht ja hier Mammon und im Urtext heißt es im Grunde, also bedeuten tut das dem du vertraust. Mammon, dem du vertraust. Das kann natürlich Geld sein, weil wir denken, wir können uns mit Geld alles leisten, alles erkaufen. Das kann aber genauso gut sein, wenn du dein Heil bei Menschen suchst oder vielleicht in deinen eigenen Können, dem du vertraust. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht länger um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht denn das Leben nicht mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen eurem Leben auch nur einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen schon wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Und ich habe so ein bisschen noch durch die Bibel geguckt. Und ja, die ganze Bibel spricht davon, dass wir uns nicht sorgen sollen, und dass Gott für uns sorgt. Für seine Kinder. Für sein Volk. Und ja, ich habe noch ein paar Bibelstellen mitgebracht, wo es da rauskommt. Und das ist, das fängt bei Mose an, wo Gott sagt, und ich werde dafür sorgen, dass die Ägypter euch wohlgesinnt sind und ihr werdet nicht mit leeren Händen fortgehen, dort wo das Volk aus der Gefangenschaft, also aus der Sklaverei herausgeführt wurde, sind noch reich daraus gegangen. David hat das gewusst. Im Psalm 55 schreibt er, bring deine Sorgen vor den Herrn, er wird dir helfen. Er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. Und dieser Gottesfürchtige wird in Psalm 112 beschrieben, er, also der Gottesfürchtige, fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, sondern er vertraut fest darauf, dass der Herr für ihn sorgt. Salomo, der Sohn von David, das geht so durch die Familie durch, das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte, durch die Kindergottesgeschichte, würde ich sagen. Hat viele, viele Sprüche niedergeschrieben, die wir heute nachlesen können, die auch in unser Leben hineinsprechen. Und hier schreibt er, Ein fauler Mensch hat sein Leben lang nichts als Sorgen. Der Weg des aufrichtigen Menschen ist aber ohne Hindernisse. Das hat er nicht einfach so aufgeschrieben. Da steckt Erfahrung hinter. Der hat das, was er erlebt hat, was er gesehen hat, das hat er notiert. Wir haben aus Matthäus 6 gehört, wie Jesus das selber in allen Einzelheiten uns sagt. Und an anderer Stelle sagt er in Lukas 21, seid wachsam. Lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des Alltags gefangen nehmen. Diese Sorgen, die können uns gefangen nehmen. Die können uns beschäftigen. Ganz und gar. Und Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und das macht er mit einer Zuversicht, dass dort auch Hilfe herkommt. Und darauf dürfen wir bauen und das dürfen wir ausprobieren. Ja, was passiert da genau in uns, wenn wir uns sorgen? Das möchte ich einfach ein bisschen näher betrachten. Und wir wissen, dass wir auch aus drei Teilen bestehen. Wir als wiedergeborener Christ bestehen aus drei Teilen. Geist, Seele und Körper. Wir sind aber, weil wir es so gelernt haben, sehr darauf fixiert, auf die Dinge zu achten, die uns der Körper signalisiert, die wir wahrnehmen. Wir haben Sinne, wir nehmen Dinge wahr, wir können sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen. Und ja, das hat schon großen Einfluss auf das, was wir so wahrnehmen. Aber der Geist, der lebt ja auch in uns. Und der signalisiert uns auch Dinge und macht uns auf Sachen aufmerksam. Beide Bereiche geben uns im Grunde Informationen. Aber ich merke, wie ich ganz oft von der einen Seite viel mehr in Beschlag genommen werde. Dass ich da viel eher und ganz automatisch drauf reagiere, weil ich es vielleicht so gelernt habe, weil ich vielleicht Erfahrungen damit gemacht habe oder andere Erfahrungen gemacht haben und ich habe es gesehen. Wir schauen meistens auf das, was wir sehen, was wir ansehen. Wenn du zum Beispiel wenn du so ein kleiner Mensch bist, ein kleiner Mann, 65, 60 Kilo, und du hast so einen kleinen türkischen Jungen geärgert und dann kommt der große Bruder, der 2,30 Meter ist und 150 Kilo auf die Waage bringt, auf dich zugelaufen, dann wird der wahrscheinlich ganz anders werden, weil du den siehst und weil du genau weißt, dass noch nie so ein kleiner, also nehmen wir mal David aus an der Stelle, ne, gegen so einen großen gewonnen hat. Dann hast du Angst. Oder wenn in deiner Firma 6.000, du hörst, 6.000 Leute werden entlassen und du bist schon über 50 oder du hast gerade erst in der Firma angefangen, dann kann das sein, dass da direkt Gedanken hochkommen, Mensch, ne, bin ich dabei? Die Alten und die gerade angefangen haben, das sind die Ersten, die gehen. Da kommt Angst in dir hoch. So eine Ohnmacht, dass man nichts dagegen tun kann. Angst ist im Grunde das Gefühl der Ohnmacht, wenn wir dem wir gegenüberstehen, nicht gewachsen sind. Und da wird natürlich Sorge draus. Und ich habe mir hier notiert, Sorgen sind unsere Gedanken und Versuche, wie wir mit dem, was uns Angst macht, begegnen können. Ich lese es einfach nochmal vor. Sorgen sind unsere Gedanken und Versuche, wie wir dem, was uns Angst macht, begegnen können. Wisst ihr, wir machen uns Gedanken, wie kriege ich das wieder hin? Was kann ich da am besten machen? Wie schaffe ich das? Wie werde ich Herr über diese Sache? Und die Gedanken fangen an zu kreisen. Ja, und da kann man schon mal wach im Bett liegen nachts. Ich denke, der ein oder andere kennt das in den Punkten, die man schon so erlebt hat. Das Resultat sind Sorgen, die uns beschäftigen, die uns in Beschlag nehmen. Ja, da entstehen Festungen in unserem Denken, die uns blockieren. Paulus spricht auch von solchen Festungen, die der Geist zerstören kann. Jesus ist derjenige, der uns frei machen kann. Und ja, aus Angst entsteht halt diese Sorge, die uns da beschäftigt. Du nimmst etwas mit deinen natürlichen Sinnen wahr, du fühlst dich dem nicht gewachsen, die Angst kommt in dir hoch, du fängst dich an zu sorgen und deine Gedanken kreisen darum. Das ist so ein Muster, das wird ganz oft in uns angestoßen. Das kennen wir. Die Bibel spricht da auch mit einer Geschichte zu. Und zwar schickt Mose ja die 12 Kundschafter in das gelobte Land, das auszukundschaften. Und als sie zurückkommen, haben das Land gesehen, die Früchte, und das war alles ganz toll, und die haben auch was mitgebracht. Da berichten 10, sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen vor, wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Ja. Die haben gesehen, was da vor Augen ist. Die haben die Festung gesehen, die haben die Riesen gesehen und haben gedacht, da haben wir keine Chance. Wir sind wie Heuschrecken neben denen. Die sind ins Land gegangen und sagen, mein Pass hier, ne, da steht Heuschrecke drauf und der hat einen Pass, da steht Riese drauf. Okay. Was macht ein Riese mit einer Heuschrecke? Das Muster geht in uns los. Gedanken kreisen, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nie. Wir müssen aber dabei verstehen, es gibt 2 Realitäten. Es gibt einmal die Realität, die wir wirklich mit unserem natürlichen Sinn wahrnehmen. Fleischlich nenne ich das mal. Und geistig. Und unser Problem ist eigentlich die mangelnde Erfahrung, dass aus der geistigen Sicht zu sehen. Als Kind Gottes hast du halt Autorität. Da ist dir was geschenkt. Uns ist das mitunter gar nicht bewusst. Oder nicht so oft. Josua und Kaleb, die anderen beiden Kundschafter, die haben die Riesen auch gesehen. Die haben auch die Festung gesehen. Aber die haben gesagt, wir werden sie fressen wie Brot. Die haben aus dem anderen Blickwinkel drauf geschaut. Die wussten, Gott ist mit ihnen. Was soll uns da passieren? Und das ist dasselbe mit deinen Riesen, mit deinen Problemen, die du in deinem Leben hast. Ob du krank bist, ob du ein Beziehungsproblem hast, ein Finanzproblem oder. Wie schaust du diesen Riesen an? Fleischlich oder geistig? Wenn du das geistig anschaust, dann wirst du wissen, da gibt es 1000 Möglichkeiten. Ach, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Gott hat 3 Millionen Möglichkeiten, dein Problem zu erledigen. Gott ist unbegrenzt. Aber schauen wir es mit fleischlichen Augen an, dann ist das Muster fast vorprogrammiert. Früher oder später kommen wir da rein. Angst, Sorge. Paulus sagt in 2. Korinther 4, uns, also er redet ja von uns Christen, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus sagt im Grunde, dass wir die Möglichkeit haben, mehr als das normal Sichtbare zu sehen. Wir können darüber hinaussehen. Wir sehen mehr. Und Paulus redet auch immer von dem erneuerten Denken, von dem neuen Menschwerden, das, was uns verändert, was uns unterscheidet von den Menschen, die Gott nicht kennen. In dem Wort, in dem Eingangswort steht da, verhaltet euch nicht so wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Die sorgen sich. Der Heilige Geist ermutigt dich immer, dass du nicht nur fleischlich schaust, sondern auf Gottes Perspektive auf die Sache schaust. Im Grunde Gottes Brille aufsetzt. Ein Stück weit. müssen aber dabei bedenken, das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Das müssen wir lernen, Stück für Stück. Das ist ein Prozess. Wir brauchen da auch Lehrer. Menschen, die Erfahrungen haben, die uns davon erzählen können, die uns erzählen können, was sie erlebt haben und die uns auch begleiten an der Stelle. Deswegen ist auch Gemeinde wichtig. In 2. Könige 6 ist von Elias die Rede, der mit seinem Diener unter Druck gerät, sage ich mal. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein riesiges Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir nur tun? Der hat die ganzen Soldaten gesehen oder die Menschen, die den Elisa da bedroht haben, und hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Für uns eine ganz normale Reaktion. Wir kommen da aus eigener Kraft nicht raus. Er, also Elisa, sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Die geistige Welt. Die hat Elisa schon gesehen, das wusste er, dass die da waren, weil er in der Beziehung zu Gott lebte, in dieser innigen. Und das ist eigentlich ein wunderbares Bild, zu sehen, wie das funktioniert. Die geistige Welt, die gibt es heute noch ganz genauso. Da hat sich nichts geändert. Gott ist auch unwandelbar. Es lohnt sich, die ganze Geschichte zu lesen, natürlich. Paulus sagt: Erneuert euren Sinn, zieht den neuen Menschen an. Und ich denke, wir sollten mehr und mehr lernen, da reinzukommen, die Welt, dort, wo ich hingestellt bin, aus Gottes Sichtweise zu sehen. Wenn wir keinen erprobten Glauben haben, wenn wir keine Erfahrung mit Gottes Eingreifen haben, dann kommt die Angst in uns hoch, weil wir dem ohnmächtig entgegenkommen. Dann kommen wir in diesen Kreislauf, Gedankenkreisen, Magenschmerzen, schlaflose Nächte. Gott sagt: Fürchte dich nicht. Je nach Bibelübersetzung 60 bis 70 Mal wortwörtlich. Und ich glaube, dass es auch einen Weg gibt, dorthin zu kommen. Das klingt vielleicht ein bisschen utopisch, aber weil man immer sagt: Naja, okay, sorg dich nicht. Das geht halt nicht so einfach. Man kann den Schalter nicht umlegen. Aber es gibt einen Weg dorthin. Der ist nicht einfach, weil der Widersacher möchte genau das verhindern, dass du da hinkommst. Und wenn dich Angst ergriffen hat, dann kommen halt auch Zweifel. Der Widersacher, der streut auch gerne Zweifel. Kann Gott überhaupt? Macht Gott überhaupt? Will Gott überhaupt machen? Und das erschüttert unseren Glauben. Wir überlegen uns Plan B. Wenn Gott nicht eingreift, was könnte ich denn dann machen? Das ist nicht im Sinne Gottes. Und ich glaube, das verzögert sein Eingreifen kolossal. Dann kommen die Erfahrungen, die andere gemacht haben, dazu. Wir schauen auf andere. Das ist eine große Waffe des Teufels. Bei Onkel Peter hat das auch nicht funktioniert. Oder der ist so und so. Wir sollen uns nicht vergleichen. Auch das sagt uns die Bibel. Da haben die Jünger mal was mitgekriegt und sind dann direkt zu Jesus hin. In Johannes 21 steht, als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es kommt auf unsere Nachfolge an und nicht auf die Nachfolge des anderen. Das sollte uns ganz bewusst sein. Dein Glaube ist deine Sache. Da kannst du den besten Pastor der Welt haben, der die tollsten Predigten hält. Das hilft deinem Glauben nur bedingt. Da kriegst du vielleicht gute Anstöße, aber deinen Glauben lebst du selber. Wer wenig Erfahrung mit Gott macht, wer Gott nur theoretisch kennt, also wo Gott nicht praktisch in seinem Leben mit dabei ist, der mit Gott nichts erlebt, der kommt schnell in Zweifel. Und dann bist du auch wieder in dieser Spirale mittendrin. Zweifel, Sorgen, Plan B, was kann ich tun, wer kann mir helfen? Das macht uns krank. Wenn ich das Beispiel Krankheit nehme, dann ja, sollte unser erster Weg sein, zu Gott zu gehen. Dabei sage ich nicht, dass Ärzte schlecht sind. Auf keinen Fall. Es gibt ja auch Ärzte in der Bibel und Gott kann ja auch sagen, geh zu dem Arzt oder. Aber ich glaube, dass die Reihenfolge an der Stelle ganz entscheidend ist. Und ich packe mich da an die eigene Nase. Ich bin auch einer, der ganz viele eigene Lösungen schnell hat. Wir kommen so schnell in dieses Muster rein, weil wir es so oft erlebt und gesehen haben. In Jeremia 17, Vers 5 steht aber, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Das heißt, wenn ich auf Menschen hoffe, die mir helfen, dann ehre ich Gott nicht. Markus 4, Vers 19 steht, und die Sorgen der Welt, die dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das heißt, die Sorgen, die machen uns auch noch kaputt. Das Wort, das du vielleicht aufgenommen hast, das, was du gehört hast, wird auch noch zerstört von den Sorgen. Dann ist halt die Frage, wie kommen wir raus aus den Sorgen? Und die Antwort haben wir im Grunde letzte Woche in der Predigt bekommen. Da hat Rudi von dem Vertrauen gesprochen, aber er hat dann im letzten Teil, in seinem dritten Punkt, davon gesprochen, habe deine Lust am Herrn. Das ist im Grunde der Weg. Habe eine Beziehung oder pflege deine Beziehung mit dem Herrn. Er hat den Anspruch, Mittelpunkt in deinem Leben zu sein, erster Ansprechpartner. Ja, er freut sich, wenn wir ständig mit ihm in Kontakt sind. Für ihn gibt es keine belanglosen Sachen. Und das ist mehr eine Entscheidung wie ein Lebensstil. Das ist mehr eine Entscheidung wie ein Lebensstil. Da musst du dich für entscheiden. Das geht nicht automatisch. Als ich die Hochzeit von Alex und Julia vorbereitet habe, die Trauung habe ich selber gehalten, da habe ich mich natürlich viel mit Ehe auseinandergesetzt vorher und da kam das auch so raus, dass Liebe im Grunde eine Entscheidung ist. eine Entscheidung fürs Leben. Ich möchte mit meinem Partner diesen Weg auf dieser Erde gemeinsam gehen. Deswegen sagt man auch, bis der Tod uns scheidet. Es ist eine Entscheidung, sein Leben komplett mit allen Dingen dem Herrn zu geben. Er verändert dein Leben durch und durch. Und das ist halt ein Prozess. Und davon dürfen wir uns nicht entmutigen lassen, dass wir immer und immer und immer wieder hinfallen, weil wir irgendwas nicht schaffen. Das ist normal. Das ist wie beim Laufen lernen. Die Kinder fallen auch immer hin. Meine Enkelin ist da noch sehr vorsichtig. Die läuft halt noch nicht. Wenn ich die dann loslasse, dann geht die nur ganz vorsichtig runter. Wir haben Angst vorm Hinfallen. Brauchen wir nicht. Der Herr hebt uns wieder auf und sagt, versuch's nochmal. Beim nächsten Mal klappt's besser. Fang wieder an. Ja, setzt einfach um, dass das Wort, was ihr hört, was ihr erfahrt oder was du verstehst in der Bibel, das Wort, setzt das um in dein Leben. Zerrede das Wort nicht. Es gibt so viel Diskussion, wie der Vers ausgelegt werden soll, wie der Vers ausgelegt. Wenn wir das umsetzen, was wir wirklich verstehen, dann kommen wir weiter. Und wir sind verschieden. Alle. Deswegen ist die Jahreslosung auch schön. Ne? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Akzeptiert die Verschiedenheit. Und das hat Chancen. Wir ergänzen uns als Gemeinde. Deswegen brauchen wir uns auch. Der eine kann das, der andere kann das. Und wir brauchen einander auch, weil wir uns halt fördern müssen. Wenn wir so verschieden sind und da ich ein bisschen jogge, ein bisschen laufe und weiß immer, wie schwer das anzufangen ist nach dem Winter, stelle ich mir das immer so als Vergleich vor. Wisst ihr, wenn ihr einen Marathonläufer habt, der völlig durchtrainiert ist, ich habe auch Kollegen, die laufen Marathon, dann ist für die natürlich leicht zu sagen, oh, dann läufst du los und ne, den ersten Kilometer zum Warmmachen, am dritten Kilometer geht's, nach einer Dreiviertelstunde kommst du schon richtig hin. Und wenn du anfängst zu laufen, ja, dann läufst du 500 Meter, dann bist du im Eimer. Ja. Da kannst du so einen nicht brauchen. Wenn er sich erinnert an die Zeiten, wo er angefangen hat, dann geht er vielleicht mit dir und dann geht er wieder ein Stück und dann läuft er wieder ein bisschen, bis das dann besser wird. Wir brauchen Menschen, Väter und Mütter im Glauben, die andere begleiten. Die brauchen wir. Der Anfang ist schwer. Das hat Rudi letzte Woche auch gesagt. Der Anfang ist schwer. Das kann man auch nicht so abnehmen. Da muss man ein Stück weit durch. Ich wünsche mir, dass wir unsere Erfahrungen mit dem Herrn auch miteinander teilen. Ob das jetzt am Kaffeetisch ist oder im Hauskreis oder in anderen kleinen Gruppen, das ist wichtig. Wir brauchen diesen Austausch. Sehr gut sind Zweierbeziehungen. Wenn du einen Freund hast, also einen Freund, also ich habe bei Facebook hunderte von Freunden, ich meine aber einen richtigen Freund, der in dein Leben reinsprechen darf. So eine Predigt ist immer nur ein Anstoß. Wenn du nur sonntags hierher kommst und die Predigt hörst und dann nach Hause gehst, alles ist gut und die Woche ganz normal lebst und das hat dein Leben nicht verändert, dann war die unnütz. Da ist jeder selber gefragt, das in seinem Leben umzusetzen. Mir hilft das halt, die mehrfach anzuhören. Ja, und wir dürfen dem Verstand nicht die Oberhand lassen. Wir sind so verstandsgeprägt. Das ist das Natürliche. Gott ist unwandelbar und er ist nicht logisch. Vergessen wir das mal, dass er logisch ist. Da brauchen wir nur die Bibel zu lesen. Das ist doch nicht normal, dass der Mose einfach so zum Pharao schickt und sagt, sag dem Pharao mal, lass mein Volk ziehen. Der hatte nichts, keine Armee, der hatte gar nichts, der hat nichts auf dem Sparbuch gehabt. Was hatte David denn? Eine Steinschleuder. Herzlichen Glückwunsch. Oder auch eine tolle Geschichte mit dem Gideon. Ihr kennt die bestimmt alle, aber ihr könnt die. Ich lese mal ein Stückchen vor, weil das ist so Hammer. Der steht in der Tenne und klopft Weizen. Und dann kommt ein Engel Gott und sagt, du starker Held. Dann hat er sich schon rumgedreht und hat gesagt, ist hier noch einer? Dann ging er direkt in Abwehrhaltung. Oh, ich komme aus der kleinsten Sippe und wir können sowieso nichts. Das hat Gott nicht davon abgehalten zu sagen, du starker Held, führ du mein Volk heraus. Und er macht sich dann auch auf die Socken und rekrutiert eine Armee. 30.000 Leute, also Hut ab. Und Gott sagt, nö. Also der Armee schenke ich den Sieg nicht. Die könnten ja sagen, die hätten das selber gemacht. Dann siebt Gideon nochmal aus. Dann bleiben 300 über. Und Gott sagt, nö. Also der hat nochmal ausgesiebt und Gott hat gesagt, nö, das sind zu viele. Und dann gehst du zum Fluss und wer dann säuft wie ein Hund, den nimmst du. Und dann blieben 300 über. 300. Gegen eine Armee von 150.000. Und zu einem Überfluss sagt Gott noch, die Schwerter, da habt ihr gar keinen, die braucht er nicht. Dann nehmt er mal einen Totenkrüge und Fackeln. Dann seid ihr richtig bewaffnet und dann schafft ihr das schon. Also logisch ist es nicht. Ganz wichtig, der Mensch, also das menschlich Machbare ist nicht der Weg Gottes. Wir meinen das immer so. Wir haben so unsere Vorstellung, wie Gott in unser Leben eingreift. Und das bleibt meistens im menschlich Machbaren. Damit halten wir uns aber selber klein. Also mir macht das Mut. Also wenn wir mal realistisch sind, dann sind wir eine ganz, ganz kleine Gemeinde. Ich erschrecke mich immer, wenn ich hier Mitgliederzahlen höre, hier auf der Mitgliederversammlung. Dafür ist das Gebäude eigentlich zu groß. 2016 geht unser Heinrich in Ruhe. Wir haben eigentlich kein Geld, also kein Geld, uns auf jeden Fall einen ganzen Pastor zu leisten, geht nicht. Die Jugend, die ist gerade unterwegs, studieren beim Bund und haben wir sowieso zu wenig. Also klingt alles nicht so gut. Ne? Aber wenn Gott der Mittelpunkt in unserem Leben ist, dann macht Gott das. Dann brauchen wir uns nicht zu sorgen, wie es weitergeht. Wir müssen lernen, mit den Augen Gottes zu sehen. Was wir noch machen können, ist ja uns gegenseitig ein bisschen unterstützen. Uns austauschen. Ja, unsere Beziehung zu Gott wirklich zu pflegen, das macht jeder Einzelne und das hat trotzdem Auswirkungen in die Gemeinde und vielleicht auch gemeinsam lernen, wieder neu lernen, Gott anzubeten. Wie sieht das in der Praxis aus? In der Praxis sieht das so ähnlich aus wie in der Lesung. Wir hatten uns da nicht abgesprochen, das hatte Jens so rausgesucht. Ich lese es einfach nochmal vor. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind und die Wellen schlugen ins Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zum Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille und sie sprachen zu ihm, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Da prallen diese zwei Welten aufeinander. Die Jünger kannten sich aus auf dem See. Die wussten genau zu beurteilen, welcher Sturm wirklich lebensbedrohlich ist und welcher nicht. Die haben das gelernt. waren Fischer, wie viele von denen. Und Jesus schläft hinten auf dem Kissen. Wie kann er da schlafen? Jesus weiß sich in der Beziehung zu Gott geborgen. Der weiß genau, seine Stunde hier zu sterben ist noch nicht gekommen. Da kann er mit Ruhe schlafen. Er weiß schon von dem Plan. Er weiß, dass er am Kreuz sterben wird. Können alle eure Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und nochmal, wir können das nicht machen. Wir können das nicht herstellen, dass wir keine Sorgen haben. Wir können uns dem nur aussetzen, wir können uns da reingehen, wir können darum bitten, dass der Heilige Geist in uns wirklich das verändert und dass wir das erfahren. Gott möchte aus uns das ein Ebenbild Jesu machen. Das ist schon ein steiler Anspruch. Und das das möchte der nicht erst anfangen, wenn wir hier nicht mehr auf der Erde sind. Das fängt er hier an. Stück für Stück. Und Jesus setzt ja noch einen Punkt drauf. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere tun, denn er wird noch größere tun, als diese tun. Denn ich gehe zum Vater. Und hey, das hat Jesus gesagt, das sage ich nicht. Also ich würde mich das niemals trauen. Ich begreife das auch noch nicht. Aber ich spüre, da ist viel, aber auch viel mehr drin, als wir überhaupt so normal denken. Und der Vater hat Jesus ausgesandt und hat ihn mit allem ausgestattet, was er brauchte. Hatte Jesus damit ausgestattet. Und er stattet dich auch mit allem aus, was du brauchst für dein Leben, wo du hingestellt bist. Ich wünsche dir, dass dich irgendwas trifft, dass du irgendwas mitnimmst, dass dich irgendwas bewegt. Und ich vertraue da auf Gott, dass er das in euch macht. Und ich möchte erleben, wie der Vater uns hier als Gemeinde verändert und was er hier bewirkt. Und ich möchte mit euch staunen, dass wir da in ein paar Jahren einfach mal zurückblicken, uns daran erinnern und sagen, boah, gut, dass wir uns Mühe gegeben haben, in so ein Leben hineinzukommen. Und danke, dass der Vater uns das geschenkt hat. In dieses Leben hineinzukommen, ist eine Entscheidung von dir. Und dann wünsche ich dir Kraft und Ausdauer, da dran zu bleiben. Ich möchte mit uns beten und spreche dann auch den Segen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst, sorge dich nicht. Und ich danke dir, dass du das durch dein Wort immer wieder bestätigst, dass du uns das zusprichst, dass dir alles möglich ist. Ja, danke, dass wir ruhig werden können, dass wir uns entspannen können, dass du im Regiment stehst. Die Dinge, die wir an dich abgegeben haben, ja, dass du sie weiter bearbeitest und dass du für alles eine Lösung hast. Ich danke dir auch, dass du weißt, dass es uns das nicht einfach fällt, Dinge abzugeben, ja nicht mehr in Kontrolle zu sein. Danke, dass du uns aber mit der nötigen Kraft und mit allem, was wir brauchen, ausstattest, dass wir das auch machen können. Und so darf ich euch zusprechen, der Herr hat dich durch Jesus Christus über alle Maßen beschenkt und hat dir einen Zugang zur himmlischen Welt geschaffen. Schon vor Erschaffung der Welt hat dich Gott aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und hat dich befreit von der Schuld. Von Anfang an war es ein unveränderlicher Plan, dich durch Jesus Christus als sein Kind aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Seine Gnade ist so groß, dass er deine Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass dir deine Sünden vergeben sind. Er überhäuft dich mit Gnade und gibt dir Weisheit und Erkenntnis. Er gestaltet dich mehr und mehr in das Ebenbild Jesu und schenkt dir alles, was du dazu benötigst. Ja, und so geht wieder an den Platz, an dem Gott dich hingestellt hat. Zu Hause, in der Arbeit, dort, wo du lebst. Und achte darauf, was Gott dir sagt und was er dir zeigt. Amen.